Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Buenas tera. Heißt es auf Spanisch und uns fällt gerade nicht ein, wie... Ich weiß nicht, ob Spanisch... Buena notte. Buena notte ist, glaube ich... Gute Nacht. Auf Italienisch, oder? Ich weiß es nicht. Buena notte. Guck mal, jetzt gluckert es so schön. Jetzt gluckert es. Man spürt wieder Rotwein in das Rotweinglas. Herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Italienisch-Kurs. Wir können nichts, Sie auch nicht. Ja. Wir sind in Roma. In Rom und beobachten unsere Nachbarn durch die Fenster, zumindest diejenigen, die noch Lichtern haben. Gegenüber. Ja. Und zwar sind wir in der Via. Weiß ich nicht. Carbo. Irgendwas. Carbon. Carbon? Carbon, alles aus Carbon. Irgendwas mit Pizza. Irgendwas mit Pizza. Alle Straßen heißen wie Pizza in Rom. Quattro via Carbon. Fungi. Quattro Fungi. Ja, gestern habe ich mit dir ja noch einen Saufcast gemacht. Ja, zum ersten Mal. Also einen Beitrag mit Saufgetränke, den ich abgewürgt habe. Ja. Weil es ja keine Anmerkung zum Weltgeschehen gewesen ist, sondern eine seriöse Alkoholprobe. Verkostung. Heute Abend ist die unseriöse Alkoholprobe, denn wir wissen noch nicht mal, was auf dem Etikett steht. Nee, wir können es auch nicht lesen. Es ist irgendwas für 399. Irgendwas mit Via und Pizza und... Piazza und... Ich lese auch mal Piazza und nicht Pizza. Das finde ich ganz schrecklich. Auf der Karte. Ich lese immer Pizza, wenn ich so... Ich auch. Pizza, ja, geh mal hin. Ach, nicht schon Bier. Prost. Stößchen. Klirr. Ja. Kann man trinken. Gerade wenn man schon wie wir eine Flasche Intus hat. Ist das nicht schlecht? Schlecht. Es ist aber nicht unser erster Broadcast-Podcast. Nee, wir machen immer Broad-Podcast. Broadcast? Abroad. Anmerkung zum Weltgeschehen abroad. Haben wir in Amsterdam angemacht? Ja. Ja. Haben wir zu Ende gemacht? Ja. Ja. Hast du schlechte Laune gehabt? Ja, im Vondelpark. Ich hatte keine Laune. Im Vondelpark. Jetzt sind wir in der Pizzastraße. Ich hatte schlechte Laune. Ja, das stimmt. Ja, dich hat stark bewegt, dass du keinen Humor hast. Ja, mich jetzt nicht, ja. Ja, damit kann man dich ja immer kriegen. Ja, stimmt. Das ist auch schön. Welcher unserer Zuhörer... Ich spreche jetzt mal selbstbewusst im Plural. Also welcher unserer Zuhörer ist denn schon mal in Rom gesessen abends, hat in den Nachthimmel geschaut? Von seinem Balkon aus. Es ist vor allen Dingen noch die Temperatur dazu, ne? In Düsseldorf wäre es so noch schön. Kalt. Ist es jetzt schon kalt? Es ist traumhaft schön. Gut, heute hat es geregnet, aber sonst ist es... Es war kein Regen. Das war... Leichter Schauer. Ein Sommergruß. Sommergruß, ja. Mehr war das nicht. Ja, wir haben... Was haben wir eigentlich heute befolgt? Wir sind heute... Wir wohnen in der Nähe... Wir haben das aufgeklappert, was die Vermieterin uns aufgezeichnet hat. Ja, das war eigentlich ein ganz guter Tipp. Ich habe auch im Vorfeld, da wir hier nur leider 2 Tage sind... Es gibt gerade Feuerwerk. Extra zu unseren Ehren. Ja. Meinst du, wir können uns jetzt weiter versuchen? Aber man sieht nichts, oder? Man hört nur die Böller. So sind die Italiener. Dann machen sie einmal Feuerwerk für uns. Nicht mal erkundigen, und dann, wo wir wohnen. Ja. Danke trotzdem. Dankeschön, ja. Dankeschön. Also falls wir hinterher nochmal irgendwann rausfinden sollten, wo wir eigentlich sind. Links von uns, geradeaus von uns ist das Gallomato, das Restaurante Gallomato. Und da unten ist das Liberia. Wahrscheinlich, weil jeder zweite Laden hier Liberia heißt. Und die 24-Stunden-Bar. Also wenn das kein Tipp ist. Ja. Also die 24-Stunden-Bar ist unten. Also wir wohnen in der Nähe vom... Piazza... Termini. Roma Termini. Roma Termini. Und uns wurde gesagt, wir brauchen nur 4 Stunden bis Kolosseum. Ja. Was auch stimmt, es war sogar 10 Minuten nur. Wir haben gar nicht so lange gebraucht. Mhm. Wir sind dann brav zum Kolosseum gegangen. Ich in weiser Voraussicht habe schon Karten vorher gekauft, reserviert mit Audio Guide. Und den Termin falsch eingegeben. Ist aber nicht so schlimm. Italiener sind da relativ locker. Locker? Sie packen sich an den Kopf, gucken dich an, als ob du in einer Welt wärst. Ja, sehr schön. Und dann wird gesagt, oh, ich muss jetzt in den Computer etwas reintippen. Und hat er irgendwas in den Computer reingetippt? Ja. Das ist aber echt witzig, ob er sich den Kopf gepackt hat. Und da meint er zu mir, Italiano oder Englisch? Und ich meinte, irgendwie Englisch. Und ich habe verstanden, wie ich meinen Audioguide haben möchte. Und ich, German. Und der, okay, mein German ist so gut, Passwort. Bitte. Da habe ich verstanden, okay. Das war das Ende von seinem Deutsch, ja. Das war einfach das, was ihm meinte. Du bist schon sehr arrogant, wenn du im Ausland auftrittst. Ne? Ja, alle sollen Deutsch sprechen. Ja. Fahr doch gleich nach Russisch. Ja. Ruski. Ja, aber war ganz nett. Also da waren wir im Kolosseum, Forum Romanum. Ja. Palladium haben wir von Weitem gesehen. Das haben wir nicht mehr reingeschafft, weil ich so einen großen Hunger hatte. Die Nachbarn von da gegenüber hat keine Hose an. Ich sehe überhaupt niemanden da gegenüber. Da, wo Licht an ist. Da ist jemand, der keine Hose an hat? Ja. Ich sehe doch nichts. Ich sehe echt nichts. Ja, die sieht uns auch nicht. Ich sehe nur Vorhang. Da. Nackedeichen. Italienische Frauen sind auch sehr hübsch, haben wir heute wieder festgestellt. Und tragen keine Hosen. Vor allem nicht zu Hause. Tragen keine Hosen und vor allem nicht zu Hause. Selbst die Polizisten, die wir gesehen haben am Kolosseum. War hübsch. Ja. Und Mann hat auch keine Hose. Gute Frisur. Gut geschminkt. Vor allen Dingen mit Stöckelschuhen, mit hohen Absätzen zum Einsatz. Ist super. Da sagen die Kollegen auch einfach von wegen, muss ja eh nur schießen, muss ja nicht rennen. Auf den Backstein, Pflasterstein hier kannst du sowieso nicht rennen. Von daher. Oh, jetzt hat er sich Badeanzug angezogen, Bademantel. Du bist eine kleine Spanne. Ich? Überhaupt nicht. Ja. Warum haben die denn da Fenster an? Also waren wir im Kolosseum, Forum Romanum und Palladium und sind dann auf der Suche, hat mich mein Hunger dann Richtung Innenstadt getrieben. Ja, und gleich hat Tatjana auch ihre Lieblingseisdiele gefunden. Und die Lieblingseisdiele ist neben der Restaurante Super Pizza. Ja. Also in diesem Ambiente findet man die beste Eiscreme. Nein, das war es nicht. Ich weiß nicht. Wie ist ja schon wieder an, oder? Mit der Tasche an. Geht eine Tasche an. Ja, immerhin. Oben hat sie eine Tasche an. Nein, das war es nicht. Ich musste mal gucken. Sie hat eine Hose an. Das hast du überhaupt. Ach. Fantasie ist wieder mit durch. Inzwischen hat sie eine Hose an. Du, nur wenn du Italienerin siehst, drehst du wieder total durch. Immer. Okay, könnt ihr das nächste Fenster jetzt mal angehen? Next. Hallo. Ist da vorne eigentlich irgendwie so eine Art von Balkon, so ein Mini? Wo? Da geradeaus. Wo der Blumenkübel ist? Ich weiß es nicht. Sieht so aus? Ja, es ist ein Balkon. Und daneben ist keiner. Ja, eben. Ja. Ist ja auch fies. Sie hätten ja irgendwie so den Balkon auch größer machen können. Wieso? Es gibt in Düsseldorf, die sowas als Terrasse verkaufen. Ich glaube, Sebis und Merlis ist auch nicht viel größer. Hören die zu? Wahrscheinlich nicht. Wollen wir die? S&M. S&M, Sebi und Merle? Mhm. Mit S. Ja. Schenken wir den S&M-Sachen, wenn die mal heiraten? Ja. Werden wir die Einzigen sein, die auf diesen schlechten Scherz kommen? Ja. Auf jeden Fall habe ich meinen Hunger Richtung in die Stadt getrieben. Ja. Und ich habe in meinem schlauen Reiseführer nachgeschaut, was es so für Restaurants die empfehlen. Und alles war so ein bisschen teuer und alles so sah ein bisschen nach Tourismus aus, weil halt ist auch Innenstadt. Ist halt so. Und dann liefen wir und in einer kleinen Seitengasse war San Anna, oder wie ist das Restaurant? San Anna. Da habe ich dich hingelotst. Da hat mich Gaston hingelotst und die Preise sahen relativ annehmbar aus. Und wir sind direkt rein und haben direkt geguckt, aus weiser Erfahrung, man muss immer gucken, was Getränke kosten. Und haben gesehen, dass die Getränke tatsächlich super günstig sind. Wir haben für eine Flasche Wein 1 Liter 9 Euro bezahlt, was ich für ein Restaurant jetzt eigentlich nicht unbedingt viel Nee. Und nach dem zweiten Schluck ging es auch irgendwann? War die Hausmarke auch. Ja, es war so ein Hauswein. Also das war nicht das Beste der aller. Aber das kann man für 9 Euro jetzt auch nicht erwarten. Ist okay. Für, wenn man eine Pizza nebenbei isst, ist es total super. Ja. Haut auch schön rein. Ja, da haben wir auch typisch, also wir haben versucht, typisch italienisch zu essen. Als Vorspeise hatten wir Pasta. Nudeln. Linguini. Mit Limonsoße. Zitronensoße war es, glaube ich. Zitronen, Limon. Das war super lecker. Ich habe noch nie sowas gegessen. Das war echt sehr gut. Dann hatte ich als Hauptspeise ein T-Bone Steak. Ich hatte Pizza. Carsten hatte Pizza. Pizza, sehr schön dünn. Ich habe gemeint, die hauen diese Pizza wahrscheinlich nur sehr kurz, relativ kurz in den Ofen rein, weil der Teig noch ziemlich weich war. Also der Teig selber war eigentlich komplett weich, obwohl er unten ein bisschen angebrannt war, aber wirklich nur ganz bisschen. Ich meine, wenn du hier so Steinofenpizza hast... Es war aber nicht wabbelig oder sowas. Wabbelig? Nein, dazu war ja viel zu wenig Teig. Aber wenn du Steinofenpizza hast, ist unten schon mal intensiver angebrannt. Und die waren nur so ganz wenig und oben dann ein bisschen angebrannt. Also von oben muss auch ordentlich Hitze gekommen sein. Aber der Teig war noch weich. Also ich schätze mal, sehr große Hitze, kurz rein, schnell wieder raus. Ja, hat auch super geschmeckt. Mit richtigen Schinken, nicht hier mit dem Kochschinken. Ja, mit so Parmaschinken. Parmaschinken und Fungi. Pizza, Fungi. Ja, und dann habe ich mich kurzerhand zu einem Nachtisch hinreißen lassen. Carsten ebenfalls. Und ich hatte ein Stück Kuchen. Eigentlich mit Erdnüssen, aber... Die hast du nicht rausgeschmeckt, oder was? Also nicht so... eher Pistazien, hätte ich gesagt. Stand was von Peanut in der Übersetzung. Peanut. Aber. Peanut Butter Steak. Nee... Und Carsten, du hattest ja ein Sorbet. Ich hatte... Ein Mandarinen-Sorbet. Waren das Mandarinen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja. Ja, das war richtig, richtig, richtig lecker. Ja, das war toll. Das war echt... Oh, das Alter, deswegen noch mal würde ich nochmal nach Rom fahren. Das Ganze ist nochmal abgerundet. Ja. Ja, das war intensiv. Also, man... man hat eigentlich alle drei Speisen wirklich noch im Kopf. Ja. Wie die alle geschmeckt haben. Ja. Und nicht so wie man in Deutschland, dass du zum Italiener gehst, ja, hau mal vorher einen Salat rein und sowas und du weißt vorher hinterher nicht mehr, wie ein Salat bei dir geschmeckt hat. Nee. Das war auch ganz gut. Also wir hatten auch Glück gehabt mit den Preisen. Es war auch überhaupt nicht teuer. Wir haben jetzt für zwei Personen, für drei Gänge, also für jeden drei Gänge plus Wein, haben wir 60 Euro bezahlt. Ja, und schönen Abend gehabt. Es war echt cool. Ja, wir haben uns später nochmal umgeschaut Richtung Innenstadt, wo die ganzen Touristen, also wo echt viel, viel los war, waren die Preise wesentlich. Also die waren im Durchschnitt alle 2 Euro teurer als das, was wir hatten. Nur das Essen. Ich weiß nicht, wie die Getränke waren. Gut, also wobei auch wo wir gewesen sind, also wir waren zwar einer der Ersten, aber es blieb eigentlich auch bei Touristen, oder? Hinter uns saß ein französisches, ich weiß nicht, es war kein Paar, es waren einfach ältere Frauen. Oma und Jüngling. Ja, und jüngerer Mann. Und ich glaube, da waren noch irgendwie Vierergrüppchen, ich weiß nicht, was das für Leute waren. Aber das ist auch die Innenstadt. Ich denke auch, dass die Italiener auch nicht unbedingt essen, in der Innenstadt essen gehen. Oder? Weil dann wahrscheinlich gehen die so in die Bars oder sowas. Also. Oder sie kommen aus der 24-Stunden-Kneipe nicht raus. Sie kommen. Ich meine, wann waren wir das letzte Mal in Düsseldorfer Altstadt irgendwie richtig essen? Was meinst du richtig essen? Ja, richtig im Restaurant essen. In der Düsseldorfer Innenstadt? Ja. In dieser Schnitzelbude zählt nicht. Ja, das zählt nicht, nee. Fast Food. Ja. Denk mal noch. Waren wir überhaupt schon mal in der Düsseldorfer Innenstadt? Nee, wir beide nicht, nee. Ich glaube auch nicht. Wenn das nicht zählt. Schnitzelfritz? Nee, das ist doch scheiße. So, es ist jetzt eine offizielle Restaurantkritik, der ist scheiße. Ja, ist scheiße. Schnitzelfritz, ja, gar nix. Der ist scheiße. Gar nix. Wie heißt denn hinten noch die Straße, die zum... Zum was? Zum Sebastians führt, zu Bastians führt. Oh. Da gibt's doch Fisch, dachte ich. Du meinst ja Schneider Wibbelgasse? Nein. Nein, in der hinten, ach, wo ja, es Fisch gibt. Vom Ürige aus. Ja. Weiß ich nicht. Ürige Straße, keine Ahnung. Nicht vom Ürige aus. Doch, vom Ürige aus. Da gibt's ganz viel Fisch und dann gehst du geradeaus und ist über Bastians. Ah ja? Ja. Weil ich auch noch nie Fische esse. Ne. Ich war einmal in der Steiner Wibbelgasse Steak essen. Da gibt's ja da ganz ich auch noch nie. Warst du nur einmal essen? Ja, da war ich einmal, wurde ich einmal eingeladen. Ach, deswegen. Ja. Ja, bist du einmal in Rom oder redest doch nur über Düsseldorf? Nee, komm. Rom ist viel schöner. Was haben wir heute alle gesehen? Haben wir das geklappert? Wir haben heute echt, okay, wir waren... ordentlichen Fußmarsch gemacht, dafür, ja, dass wir erst seit heute Nachmittag da sind. Ja. Nur gelaufen. Wir waren, also Kolosseum, da die Ecke, Forum Romanum, Palladium, da waren wir in der Innenstadt, sind Richtung, wo sind wir denn hingelatscht? Ich müsste auf die Karte gucken, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall waren wir Piazza Navona, Pantheon. Wir waren bei irgendeinem großen Regierungsgebäude, wo sehr viel Polizei gewesen ist und jemand, ich glaube, es schien so, als ob es eine Nachrichtensendung ist, die dort vor Ort irgendwie ein interviewen wollte. Ja, wieso? Es war ganz viel Licht, also ganz viele Scheinwerfer. Vielleicht ist, ach, Frankreich hat doch gerade, ach, ist, wir sind in Italien, ist ja scheiße. Nee, wir sind nicht in Italien, nicht in Frankreich. Frankreich hat gerade eine Regierungskrise, obwohl, aber es interessiert. Obwohl, in ich glaube, in Italien, Italien ist es nicht so, ist Akutzustand. Ich glaube, es ist hier Dauerzustand. Ja. Die lächeln nur müde drüber. Ja, die produzieren die Interviews auf Halde. Genau. Man weiß ja nie. Ist ja scheiße, wenn du so ein Interview machen willst, vor einer schönen Kulisse und es regnet. Ja. Ich glaube, Regen ist ja nicht so häufig. Außer heute. Außer wenn der Gemeinde Düsseldorfer kommt. Da sagt Petrus, die wollen wir mal anständig begrüßen. Aber Petrus, morgen sind wir ja auch im Vatikan. Im Vatikan. Im Vatikan, dem Fatti. Ja. Wir sind beim Fatti. Francesco. Guten Tag sagen. Francesco, guten Tag sagen, ja. Jetzt heute stand ich ja vor irgendeiner Tasse, stand da drauf, was immer Papst auf Italienisch heißt, aber Papst... Popa. Oh, wir haben heute Prominenz gesehen. Aber holla, und zwar in Rom. Ja. Ja. Ja, in Rom. Die Hausfrau. Ehemals bekannt als unsere Bildungsministerin. Du weißt nicht, wie sie mit Vornamen heißt, wolltest du damit sagen? Schawan. Annette Schawan. Annette Isch. Ja, wir haben die Frau, ja, Schawan gesehen. Ja, kam mit demselben Flieger wie wir aus Düsseldorf. Wahrscheinlich hat sie nochmal nachgefragt, ob sie nicht doch den Doktor behalten kann. Nein. Nein. Geh weg. Fliegen die nach Hause. Und sie hat sich angeregt mit einer Nonne im Bus unterhalten. Ja. Auf dem Weg zum Flughafen, also vom Flieger zum Flughafen. Tatjana hat gefragt, ob ich nicht ein Foto von ihr und Frau Schwawan machen wollte. Dachte ich, nee, lohnt nicht. Ich wollte sie fragen, wo sie die besten Taxis gibt, aber da habe ich mich auch verkniffen. Frau Schwawan, wo ich sie hier treffe. Gut, dass ich sie hier treffe. Wo ist denn hier der Meckes? Ja. Okay, morgen Mittag gehen wir in einen Café und du bestellst dir einen Cappuccino. Pronto. Und dann will ich dir gleich... Dann schicke ich die Frau Schwan hier vorbei. Die sagt ihnen dann mal ein paar Töne. Ja, aber Prominenz von... Prominenz von? Nicht die kannte ja keiner, außer die Nonne. Die Nonne kannte. Das ist ja quasi eigenes Arbeitsumfeld. Was sagen wir eigentlich zu dem Wein? Ja. Außer Wohlstandsgläsern schmeckt der natürlich gut. Ich finde ihn nicht schlecht. Ja. Unsere Nachbarn guckt Fernsehen. Hm. Hat die schick gemacht, guckt jetzt fern. Schick gemacht, genau. Die hat doch jetzt die so schicke Hose gemacht. Oder wie ich meine, zu gucken jetzt fern. Das ist ein bisschen assi, oder? Hier so am Fenster zu sitzen und Leute zu beobachten. Ja. Wir sind auch die Einzigen. Der gemeine Italiener macht das nicht. Der hat schon Fenster zu. Wir haben es zu Hause ja auch geschafft, alle zu vergraulen vom Innenhof. Mit deinem Vater, oder? Ja, generell. Es ist hier so weit gegangen, dass die Terrasse abgebaut wurde. Das ist ja Schlafseite. Obwohl, hier ist wahrscheinlich auch Schlafseite. Weil es schön ruhig ist. Ja. Bis auf die paar LKWs, die hier nachts durchdonnern. Also das Schöne ist, man kann in Italien die Straße einfach so überqueren, ohne großartig Rücksicht auf irgendjemanden zu nehmen. Man muss einfach nur konsequent und selbstbewusst dem Fahrer zu verstehen geben. Bei Mopeds, das ist schon wieder schwierig. Die hupen und du sollst laufen. Ja, ja. Aber bei sonst musst du eigentlich genug Selbstbewusstsein in den Tag legen, zu sagen, ich gehe jetzt hier durch. Ja. So. Sonst schaffst du es nicht. Ja. Und die halten dann auch an. Klappt auch. Unter unserer hübschen Nachbarin wohnt irgendwie so ein komischer Freak. Mit schwarzer Fahrer, der auch... Wieso unserer hübschen Nachbarin? Die hat einen Freund. Die hat einen Typ, der einen schwarzen Boxer-Shorts durch die Gegend lief. Das war ihr Freund bestimmt. Die Blondine? Nicht die Blondine. Die Blondine, die da eben rumlief. Die war nicht blond. Doch. Das war auch kein Kerl. Das war ein Kerl. Das war kein Kerl. Das war ein Kerl. Das war kein Kerl. Mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber es war das ein Kerl. Das war kein Kerl. Ein Boxershorts ohne T-Shirt. Hm. Boxershorts ohne T-Shirt? Ja, lief gerade jemand in Boxershorts ohne T-Shirt. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Blondine gesehen. Da gab es keine Blondine. Soll ich Steinchen dagegen werfen, damit sie rauskommt? Nein. Nein. Du sollst nicht andere Frauen hübscher finden. Als die Blondine? Ja. Gerade stalk ich ja auch den Schwarzhaarigen da unten. Wo siehst du Leute? Ja, ich gucke wenigstens mal. Ich bin ja wenigstens so hübsch, ich gucke einfach nur in den Himmel. Ich bewundere einen wunderschönen, wolkenlosen Himmel. Ja. Hinten ist ein Flieger. Und Kabelfernsehen haben die auch nicht. So viele Antennen, wie die auf den Dächern haben, wa? Ach, nee. Ist heute so viel Platz. Wir haben auch ein... ganz tolles so Hotel. Platz. Die haben da überall Satellitenschüsseln dran. Wir haben auch ein ganz tolles Hotel und das Hotel hat einen super coolen Fahrstuhl, wo nur wir beide reinpassen. Ja, ist wirklich nicht viel Platz. Aber ich glaube, wenn ich noch öfters zum Italiener da essen gehe, dann passe ich nur alleine rein. Da vorne steht er. Da. Ja, ich sehe, ja, ich sehe es, ja. Das Zuvorkommende und Nette finde ich ja hier, dass sie die Kulissen von Allein gegen die Mafia alle stehen gelassen haben. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Ja, Allein gegen die Mafia? Ja. Was ist das? Kennst du wieder nicht? Nee. Mit Marcello Piccoli, ich weiß nicht, wie er hieß, aber eine Mafia-Serie aus den 80ern. Oh, doch, mit dem Placido Domingo. Placido Domingo, genau. Placido, Planschbecken, Domingo. Doch, es gibt auch so eine Serie Sprut bei uns in russischen Raum. Sprut. Es gab eine italienische Mafia-Serie. Namens Sprut. Sprut, ja. Und da hat, was heißt denn Sprut? Ich habe keine Ahnung, was das hieß. Und da hat Placido... Sprut heißt... Hieß aufregend. Ach, keine Ahnung, keine Klappe. Dauernd werden Leute umgebracht. Ja. Aufregend. Ja, auf jeden Fall, da gab es eine Serie. Gerechtigkeit. Wahrscheinlich hieß es bei euch Gerechtigkeit. Wahrscheinlich. Und dann kennen wir ja. Allein gegen die Mafia in Russland, Gerechtigkeit. Ja, das war doch so ein Polizist und er hat dann. Wie hieß er mal dieser Schauspieler? Michele Placci, Placebo. Michele Placido. Placebo. Michel Placebo. Michele. Der Erfinder der Nichtwirkung. Der Michele Placido? Michele Placido. Pinocchio. Doch, die Serie kenne ich, doch, die kenne ich. Riesel muss an Sprut. Sprut? Und allein gegen die Mafia hieß er. Nein. Sprut. Der war super. Sprut? Sprut war super. Habt ihr auch einen eigenen Titelsong gehabt? Sprut. Eisberg, Sprut. Ja? Ist jetzt gut, ja. Ja. Kann man denn so einen dämlichen Titel wählen? Ich weiß nicht, vielleicht hieß es ein Einwortstitel. Auf Italienisch auch so. Wahrscheinlich. Ja. Kennen Sie noch die Serie hier Sprut? Was? Also übermorgen muss Alone cool. Against the Mafia. Yes, yes, I remember. Da was mit Mitchell Placebo. Reit. Michele Placido. Michele Placido. Bitte lieber Hörer. Der fragen eine. Morgen mal unsere Gastgeberin hier, ob sie die Serie noch kennt. Sprut. Ah, ja. Wie heißt denn schon unser Hotel? Sprut. Elisa. Elisa. Ja. Du buchst es und ich weiß, wie es heißt. Wir haben ja eine schöne Aufgabentrennung wieder mal. Ja, ich bezahle das und du guckst, wo es ist. Ich wusste, wo es war. Du guckst noch, das kann es nicht sein. So, lass doch mal klingeln. Zack, kommt von rechts unsere Gastgeberin. Die saß neben dem Penner, der da so viel gesoffen hat und das keine war kein Zähne Penner. Mehr. Sondern? Das war irgendjemand, der da in Cocktailbar saß. Ja, und keine Zähne mehr im Mund hatte, aber Cocktails schlürfte. Ja, was willst du sonst für eine Zähne machen? Kaum kannst du ja nicht mehr. Ja, Strohhalm geht immer, ne? Ja. So, ich glaube, ich bin jetzt mit dem Wein durch. Ja, wir müssen nachkippen. Nein, ich will nicht nachkippen, ich glaube, ich will schlafen gehen. Also willst du schlafen gehen? Wir haben ja morgen einen relativ anstrengenden Tag vor uns. Ja, und eventuell melden wir uns morgen. Ja, garantiert. Wir müssen unseren Wein noch leer kriegen. Ich glaube, das war auch der 29. Podcast. Was? Wir morgen dann... Ah, nee, der ist ja morgen dann. Geht er weiter? 26. war mit Sina, 27. war Amsterdam, 28. war... Nach dem Köln. Ah ja, siehst du, dann ist das schon der 29. Oh, machen wir zum 30. was Großes? Was Großes? Ja. Morgen was Großes? Nicht morgen, morgen ist doch der 29. noch, oder? Morgen ist doch quasi nee, die Vorsitzung. Heute ist der 29. Ja, aber morgen ist doch die Vorsitzung. Ach, du wolltest zusammen. Oder wir haben es in Amsterdam noch eine außer Rome-Cast. Gemacht. Rome-Cast. Haben Sie in Amsterdam außer gemacht? Kann man machen, muss. Auf der Krim haben wir es nicht gemacht. Ja, da waren wir an verschiedenen Orten. Ja, aber haben denselben Scheiß gelabert. Aber wir waren an verschiedenen Orten. Ja. Ja, auch nicht unbedingt. Oh, ich gehe jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Geht ihr auch mal wieder schlafen? Bella Noce. Sprut! Stai ascoltando schneckenradio.de. Da sind wir wieder. Hallöchen. Buonasera noce, whatever. Ja, wir haben immer noch nicht nachgeguckt, was es eigentlich heißt. Nein. Weil wir sind auch heute... heute sind wir komplett ohne Wörterbuch rausgekommen. Wir haben eigentlich quasi nur Englisch gesprochen. Ich hab Grazie gesagt. Grazie. Und Thanks hast du aber auch gesagt im Grazie. Scusa habe ich nicht Restaurant. Gesagt. Sorry. Wir können mal kurz repetieren, was wir heute so gemacht haben. Und zwar haben wir hatten einen sehr erfolgreichen Tag. In zwei Tagen haben wir tatsächlich das gesamte Rom-Programm durchgemacht, was die Altstadt betrifft. Ja. Was unsere Hausherrin hier uns vorgeschlagen hat. Ja. Ja. Ganz brav, alles verfolgt. Angefangen haben wir in der Santa Maria Kirche. Wie heißt das? Santa Maria. Den Schritt zu wagen, Santa Maria. Ja, das ist eine Kirche, die ist bei uns direkt eine Straße weiter. Und ich habe ja uns in weiser Voraussicht Tickets reserviert für den Vatikan für 11 Uhr. Da waren wir beim Frühstück schon um 9:30 fertig. Habe ich gedacht, es bietet sich ja wunderbar die Gelegenheit, doch mal den Tag mit einem Kirchenbesuch zu starten. Ja, wie sich das für eine Jüdin gehört. Ja, dann waren wir halt in der Kirche, die eigentlich ganz hübsch auch ist. Ja, alle Kirchen sind ja hübsch hier. Also, ja. Da war der Papst da vorne. Der kniete. Papst? Das war die Kirche mit dem Papst vorne, der kniete und betete. So runtergehen konnte. Ach da, ja. Wo man das Bäuchlein streicheln konnte und es brachte Glück. Genau. Und vor der Kirche konnte man auch gegen Drogen unterschreiben. Ja, wir haben so welche Haben Drogen. Wir no way gesagt? Wir kommen frisch aus Amsterdam. Lass es in Ruhe. Go away. Doch, nicht mit uns. Keine Schwulen, keine Drogen. Nee, nicht mit uns. Nein. Ja, und dann haben wir uns am direkten Wege in den Vatikan begeben. Und da angekommen hat uns irgendein katholischer Inder gefragt, ah, have you ticket? Oh, you have ticket, but is it, you have see, this ticket is only for the chapel and the Vatican Museum, but not for the Peter's Church. Do you want to have more ticket? I'll show you. Und dann ging es eigentlich so eine ganz merkwürdige Situation. Wir wurden von einem Inder zum nächsten gereicht. Und der genau das gleiche nochmal quasselte und wieder die Schiebe wiederholte. Also der erste sah aber auch aus wie ein Polizist, also war hellblau und... Ja, der sah wirklich aus, als jemand, der dazugehören würde irgendwie. Ja. Also deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, weil da habe ich auch so... Da hat ja alle irgendwie gefragt. Ja, und der zweite hatte irgendwelche Ausweispapiere quasi um sich umhängen. Ja. Sah irgendwie quasi auch so aus und grundsätzlich stimmt die Information ja natürlich auch. Ja, yeah. Man kommt nicht auf den Petersplatz... ohne, also einfach so, sage ich mal. Ja. Und unser Ticket war nicht für den Petersplatz, aber es gibt auch keine Tickets für den Petersplatz. Ich weiß nicht, ob man das aus dem Vatikan hört. Ich weiß es nicht, ob mich hier so weit lehne. Also oder wir so. Kamen nicht, ja, vielleicht gab es tatsächlich Tickets für den Vatikanplatz, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es hatten die wenigsten, hatten tatsächlich Tickets, also ich konnte auch online nichts buchen, wo... Also wir sind nicht einfach so auf den Petersplatz gekommen, der war auch abgesperrt, da waren auch unheimlich viele Leute da und wir haben einfach schon, weil da so viele Leute gewesen gesagt, nee, also jetzt... Nee, die lassen ja auch immer einmal die Stunde die Leute drauf. Du kannst nur mit deiner Führung drauf, also mit deiner Gruppe drauf. Das geht nur einmal die Stunde und wieder musst du... Das wird doch Geld kosten, oder nicht? Genau, das kostet auch... Ja. Ich weiß nicht, ob es Geld... Ich weiß nicht. Ich habe nirgendwo gesehen, ob man Tickets dafür kaufen konnte. Das habe ich eben auch nicht gesehen, ja. Das war natürlich ganz merkwürdig. Also, und dieser katholische Inder wollte uns erst irgendwas verkaufen für 54 Euro und dann von wegen, sagt uns nicht weiter, aber ich kann euch... Und Tatjana hat er noch lustigerweise nach irgendwelchen Audioführungen gefragt, wo ich dachte, das ist doch totaler Quatsch, wenn er sagt von wegen, ja, ist da, das kriegen sie auch. Ja. Der latscht mit uns dann tatsächlich in irgendein Ticketverkaufsding rein, ja, also Laden. Büro rein, ja. Und da meinte er von wegen, also wenn er es nicht weiter sagt, kann ich euch den gleichen Krempel auch für 16 Euro besorgen. Ja, und dann war irgendwie so klar. Also. Und er fing ja auch an mit wegen, ja, ihr könnt ja auch irgendwie Tour, wir wollen aber keine Tour haben, das wollen wir überhaupt nicht. Ah ja, okay, ihr wollt keine, der fing ja nur von vorne an. Der fing immer an von vorne an zu sehen, ja, ihr habt Tickets only for the museum, blablabla. And then you, if you're finished, you have to go back and it's nearly impossible because you have go bla bla bla und dann in the largest museum in the world, you have to go. Second largest in the world. You have to go. We have more than 10,000 explanations. Und der hat wirklich ganz sich in einem Kreis gedreht und es war schon irgendwie klar. Okay, der versteht nicht, was ich will. Ich verstehe nicht, was er will. Beziehungsweise ich will auch gar nicht, was er will. Und es waren halt sehr viele Inder da, die irgendwelchen Leuten erklären wollten, sehr bereitwillig erklären wollten, dass das, was sie da gekauft haben, nicht das ist, was sie haben wollen. Genau. Was es in dieser Kombination, glaube ich, auch einfach gar nicht gibt. Nee. Also es war schon... Ich glaube, die haben nur die Leute in Ruhe gelassen, die wirklich mit einem Guide da waren. Mit einer Führung da waren, mit einem Guide. Und der Guide kennt das wahrscheinlich schon und sagt, Ruhe. Ja, das andere ist auch, die werden auch nicht rausgeschmissen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also auch aus dem Laden selber sind die nicht rausgeschmissen worden. Auch wenn die jetzt die Ladenbetreiber auch doch wissen müssten, also wenn diese komischen Jungs da kommen, das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, was die da irgendwie mal gemacht haben, was der ganze Laden soll. Also hütet euch davor, wenn ihr in ein Vatikanmuseum gehen wollt. Die katholischen Inder können euch eigentlich nicht weiterhelfen. Genau, wenn irgendwelche Inder euch dann nach euren Tickets fragen und euch irgendwie weismachen wollen, dass ihr nicht die richtigen Tickets gekauft habt. Also wir sind dann mit unseren Tickets, sind wir dann irgendwie doch raus aus dem Büro, ohne etwas zu kaufen, raus und sind einfach nur rein in ein Vatikanmuseum. Wir sind auch problemlos irgendwo durchgekommen. Ich habe festgestellt, dass ich im Internet gelesen habe, dass die Schlangen wohl sehr lang sind überall, sowohl im Kolosseum als auch im Vatikan und habe deswegen alles vorher online gekauft. Aber war eigentlich gar nicht nötig. Es war nicht voll. Ist ja auch während der Woche. Also am Wochenende wird es wahrscheinlich nötig sein oder vielleicht sinnvoller sein. Ich war auch die Uhrzeit, die heute war der Museumsbesuch auch so locker möglich. Das war kein Problem. So schön durchzukommen. Petersdom hätte man intensiver planen müssen. Ja. Wenn man da unbedingt hin will. Aber also ich finde es schon sehr beeindruckend. Das ist ein riesengroßes Ding. Vor 12 Jahren war ich da umsonst drin. sogar ganz oben in der so Kuppel. So ändern sich die Zeichen, ja. Ja, sogar ganz oben in der Kuppel, weil ich auch völlig umsonst, bin ich völlig umsonst da reingekommen. Ja. Ich bin sogar bei der Audienz beim Papst. Was haben wir danach gemacht? Danach sind wir den Fluss runter und haben Gelato gegessen. Ah, ja, ja, ja, ja. Wir haben tatsächlich eine Eisdiele gefunden. Und Tatjana hatte Lust auf Eis und sowas. Und die haben auch sehr, sehr leckeres Eis gehabt. Ja. Das gar nicht sahnig ist. In Deutschland ist man ja sahniges Eis in der Eisdiele gewöhnt. Ja. Das war, glaube ich, der große Unterschied, dass es halt... Ich hatte so eine Waldbeerfruchtmischung und die schmeckte richtig geil mit richtigen Beeren. Halt tiefgefroren irgendwo, das ist klar, okay, aber wurde halt in so einen Becher gespachtelt. Genau, es gab keine Kugeln, es gab nur Spachtelungen. Ja, finde ich sympathisch, einfach da reingespachtelt, weil du kriegst ja auch mehr. Ja, ja, aber ich mein, ja, das war mega, ja, viel. Gut, aber die Kugel kostet, oder Euro. Eine Spachtelfüllung kostete 1 Euro, ja. Ja, was hast du bei uns mal für eine Kugel? 80 Cent oder 60 Cent. Was, wo das denn? In Düsseldorf 80, in Bürnen noch 60. 80? Ich meine, das ist mittlerweile auch 1 Euro geworden. Oder in Bürnen 80 und in Düsseldorf 1 Euro. 1 Euro, glaubst du echt? Ja, mittlerweile ist es echt 1 Euro. Ja. Ja, aber es ist auch... A, ist es die Innenstadt? Hm? A, ist es in der Innenstadt jetzt hier? Ja. Und B, wir hatten auch viel mehr Eis. Also es war wirklich viel Eis, was wir da gekriegt haben. Das war viel Eis, ja. Also das war den Euro dann auch wert. Ja, und das war lecker. Wenn man eine deutsche Portion haben will, dann reicht dann auch, dass man 2 Kugeln sich nimmt. Ja, also es war echt... es war super lecker. Ich glaube, bevor anschließend, nachdem wir das Eis aufgegessen haben, immer so eine Katze wollte, die noch ihr Gesicht ableckte und Hände ableckte, in der Hoffnung, noch ein bisschen irgendwo Eis zu ergattern. Ja, halt, wo war das? Ja, das war wirklich gut. Was haben wir danach gemacht? Danach sind wir weitergelaufen, spazieren gegangen und sind dann Richtung Innenstadt. Ich überlege, was haben wir denn anschließend gemacht? Wir haben Piazza di Repubblica gesucht, ewige Zeiten. Ja. Davor haben wir auch noch irgendwelche Plätze, von welchen Plätzen. Abgeklappert. Ja, wir sind im Fluss und wir runtergefolgt. Also wir sind quasi den ganzen Weg, den wir vorher mit der U-Bahn gefahren sind, von uns aus bis zum Vatikan, sind wir dann zu Fuß zurückgelaufen bis in die Altstadt. Hm. Das war dann schon ein bisschen länger. Wir sind gelaufen. Wir können das ja auch eigentlich gut nachvollziehen, weil ich ja sehr viel geknipst habe. Ich hole mal eben die Kamera, damit wir das mal... Also ich habe auf... einiges an Fußgängerinnen und Fußgängern geknipst. Ja, wir haben festgestellt, dass alle dänischen Frauen aussehen wie Sophia Loren in ihren besten Jahren. Unscharfe Fotos. Nein, das ist die Vorschau, die ist unscharf. Also. Obwohl, das ist schon... Das ist ja noch auf das ist vor der Eisdiele? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die Fotos... Ja, das ist da auf der Brücke, war das, glaube ich. Okay. Da sind wir nicht hergegangen. Okay. Das waren die Jungs und der Mädel, die da vorgegangen sind. War das nach der Eisdiele? Keine Ahnung, was irgendwo standen irgendwie so zwei Schottinnen sind irgendwo da umgekommen. Wieso? Ach nee, da rechts ist ja die Eisdiele dann, ne? Das war der Penner, den wir hinterher auch nochmal gesehen haben. Ja. Das war zu dem Kathedrale. Da waren wir, glaube ich, schon unterwegs, ne? Das war ja, der... da waren wir schon mit Eis unterwegs, ja. Da sind wir da runtergegangen, da war diese komische... Ja, da war wieder jemand. War das da, wo wir... Ne, das habe ich gar nicht gesehen. Wo war denn das? Es ist immer so, dass vor den Kirchen immer unheimlich viele Leute sitzen, sich entspannen, weil es immer schon schattig ist und man da einfach sitzen kann in Ruhe. Das war auf dem Weg zu... Impina Piazza. Wir haben eine Pause gemacht. zu Kaffee und also ich hatte ein Cappuccino, Espresso, das habe ich nämlich vergessen. Genau. Wir haben eine Kaffeepause gemacht. Wir haben uns reingetraut, irgendwo reinzusetzen. Und das war mittelmäßig. Cappuccino war okay. Könnte man in Deutschland aber auch so kriegen. Ja. Kuchen war... Dein Espresso war okay. Espresso war ganz gut, ja. Ja. Preislich war das auch in Ordnung. Ja, wir wollten noch einfach mal einen Kaffee haben. Wir wollten uns einfach kurz hinsetzen und Kaffee nicht, haben. Ja, ja, musste genau. Nicht sonst was sein. War dann auch nicht sonst was. Da stand irgendwas drauf, das wollte ich mir übersetzen. Das wird halt hier eine Band. Das war die Modebloggerin mit ihrem komischen Schlapphut. Klorollenhut. Das ist eine Straße. Das ist eine Kirche. Das ist eine Kirche. Man weiß überhaupt nicht, was das war. Das ist irgendein Haus, was auch orange ist. Das ist der Fußboden von irgendwas. Das ist einfach nur wild fotografiert, oder? Das weiß ich nicht, was das soll. Was ich... Ach, das war hier vor dem Palando? Nee, wie heißt es? Palando klingt wie eine Disco. Palazzo. Nicht Palazzo. Pantheon. Pantheon. Pantheon. Vom Pantheon, ja. Also ich finde, vom Pantheon, wenn man sich umschaut, es sieht aus wie so eine Filmkulisse mal wieder. Sieht alles ein bisschen aus wie eine Filmkulisse. Ja, ein Tom Hanks Film. Genau, ein Tom. Aber ein romantischer Tom Hanks. Ja. Heute Morgen waren wir in Hudson Hawk und danach waren wir dann Hudson Hawk, genau, das wollte ich nämlich noch erzählen. Komischerweise habe ich immer die Assoziation mit Rom und Vatikan mit Hudson Hawk und zwar die Szene. Ich hoffe, irgendeiner von euch kann sich nur daran erinnern, wenn ein Wärter eine Thermoskanne aufmacht und diese Spaghetti mit Tomatensauce rausholt. Und ich war immer kurz davor, wenn ich irgendwelche Wärter gesehen habe, zu fragen: Hey, wo ist eine Thermoskanne mit Spaghetti? Tatjana sucht noch einen Humor. Ja. Ja, genau. Und danach waren wir noch am Cat City, habt ihr das genannt? Genau, Cat City. Also eine inneraltstädtliche Ruine. Genau, es ist eine Ruine. Ist es ja, eine Ruine? Es ist eine Ruine, ja. Gibt es da Ausgrabungen oder keine Ahnung was? Ja, sieht ein bisschen so aus, ja. Und da sind eigentlich sehr viele Katzen und wir haben tatsächlich ein paar gesehen. Es waren nicht so viele, wie du erwartet hattest. Nee, beim letzten Mal, als ich da war, waren tausende von Katzen da. Oh, cool, alle? Nee, aber zu lange gewartet. Und wir Katzen haben wir dann gesehen. Wir haben, wir haben Stolpersteine gesehen. Und hier von Alfredo Donato di Nola. Und wir sind dann und Lila della Sturstracks dann von dem Cat City dann ins jüdische Ghetto gegangen. Genau. Und da sieht es durchaus schäbig aus. Ja. Also die Hausfassaden haben nicht viel gemacht. Aber das ist viel enger. Die Synagoge, die sieht noch ziemlich hübsch aus. Ja, und die ist, glaube ich, restauriert worden, ne? Also überraschend. Du hast gesagt, so ein katholisches Gebäude hättest du unter Jüdisch noch nie gesehen. Nee. Das war wieder irgendwie so eine Ruine, oder? Ja. Von der anderen Seite war das ja. Da kam irgendein Italiener und hat dazu einen passenden Witz gemacht. Ich weiß aber auch nicht. Das ist die Restauration oder sowas hat er es genannt. Wir waren in einem romanischen, was immer diese Zusammenstellung soll, Restaurant. Und haben dort gegessen und zwar wirklich im jüdischen Ghetto und man hatte wirklich, das war schon fast so ein bisschen beängstigend, weil du wirklich vor so einer abgeschlossenen Häuserfront warst. Und ich glaube, es wäre angefangen, um Deutsch zu reden, waren wir total fanden die nicht witzig. Fanden die echt nicht gut. Aber die waren auch sowieso selber nicht witzig. Nee, die waren halt Spaß. Also die Kellner standen die ganze Zeit vor dem Restaurant rum, haben Leute angequatscht und haben sich mit sich selber beschäftigt. Und wenn man da als Gast sitzt, ist es ein bisschen blöd, wenn du nebenan immer die Kellner hast und die labern die ganze Zeit. Das war schon ist da ein bisschen blöd. Da haben wir was zu essen bestellt. Ich habe wieder auf meine zwei Gänge bestanden mit Pasta und Hauptspeise. Pasta, ich hätte Gnocchi mit Kirschtomaten und Rucola und Pinienkern. Das war sehr lecker. Als Hauptspeise habe ich mir dann mich auf ein Experiment eingelassen und hatte irgendwie Fleisch auf Roma-Art. Und das war einfach nur fies. Das war so Pampe. Fettiges Rinderfleisch in Tomatensauce zerkocht. Sie haben es auch nicht... sie haben es nach den Einteilungen in der Restaurantkarte, in der Speisekarte Ja, das war auch komisch. Serviert. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also wir haben jeweils zwei Gerichte bestellt und weil meins eine Vorspeise gewesen ist. Ein Aperitivo. Ein Aperitivo und deins eine Vorspeise. Genau. Irgendwie so. Erster Gang. Bekam Carsten erst ein Aperitivo, weil er meinte, es wäre kein Essen, es wäre nur ein Aperitivo. Bekam Carsten erst seinen Gang. Brulig. Ja, das schmeckt Burik, ne? Burik. Das schmeckt wie Chiburik. Ja. Das kenne ich von zu Hause, außer wenn... Der kleine Affe aus der Afrika, ne? Genau. Ich kenne es aber nur mit Fleisch. Ja. Du hast es nur mit Kartoffeln. Ja. Also frittiertes... Das war ganz nett. Frittierter Teig. Das war gut. Frittierter Teig mit Kartoffeln. Ja. Und hattest du als Hauptspeise, hattest du... Also zum Ende hin, also man muss vielleicht also nicht alles essen da. Also der Rand, der war einfach nur fettig. Ja, es war ein viel hart. Ich kenne das nur als weich. Den hätte man nicht essen müssen. Ja. Das Innere war lecker. Das fand ich ganz lecker. Ja. Gott lecker. War lecker, ne? War lecker. Also 4 Euro war auch völlig okay. 4 Euro hat es nur gekostet? Ja. Okay. Ich gucke auch manchmal nach den Preisen. Und was hatte ich noch? Ich hatte drei Hähnchenstücke mit zwei Apfelsinenscheiben in irgendeiner Apfelsinensoße. Ja. Und das musste man schon gut durchmanschen und dann schmeckte das ganz gut. Also man musste wirklich die Fleischstücke der Apfelsine da rausziehen. Das Fruchtfleisch, ja, das sind ja Fleischstücke dann. Rausziehen, auf das Fleisch pressen und das zusammen essen und das war dann ganz lustig. Geschmacklich durchaus interessant. Das hat auch für 3 Stücke gereicht. Das fand ich interessant. Bis zum Ende hat es geschmeckt. Gestern hatte ich eine Pizza, die war nach der halben Pizza, wusste man, wie es schmeckt und da war es egal. Da hat man nur noch, ich esse das jetzt zu Ende. Aber die Fleischstücke mit Ananas, die waren durchaus lecker. Nicht Ananas, Apfelsine. Ja, Apfelsine. Waren Mandarine, glaube ich, war es. Nee, Apfelsine. Apfelsine? Ja, Apfelsine. Ja, du weißt es, okay. Und das war dann durchaus lecker. Und das werde ich mal zu Hause nachmachen. Ja, mach das mal. Um zu erfahren, ob einfach die Apfelsine da es gerettet hat. Oder ob die Soße oder das Fleisch. Ich glaube, es war eine Mandarine. Es war eine Apfelsine, es war groß. Es war Apfelsine noch, es war Apfelsine. Ja, damit ist eine Mandarine auch groß. Nee, es war Apfelsine. Aber versucht mit der Mandarine, ist okay. Ob das die Zusammenstellung reicht, das heißt, ob die einfach nur Fleisch warm gemacht haben und dann 2 Apfelsinenschalen dazu gegeben haben. Preislich. Was etwas merkwürdig gewesen ist. Also wir hatten auch zwei jüdische, nein, israelische Biere. Ja. Oder wolltest du mal sagen? Zu einem Essen. Also zu dem Bier ist mir, glaube ich, eingefallen, dass ich beim Zahnarzt mal irgendwie eine Spülung bekommen habe, die so geschmeckt hat. Hat da gar nichts geschmeckt. Die hat da gar nichts geschmeckt. Irgendwie so, ja. Nee, nix. Ansonsten war es nicht, das israelische Bier war nicht so, ja. Es ist nicht, da es haut einen nicht um. Ich hätte keinen Biertest zu machen können. Ich hätte nicht sagen können, wonach es geschmeckt hätte. Oder Kölsch. Was? Ja. Ja. So Spülwasser halt, ne? Ja. Bei meinem Essen ist halt unterm Strich ganz, aber dafür war es auch teuer. Das waren 3 Fleischstücke, 14 Euro oder was? Echt? Ja, die hatten echt gepfefferte Preise. Ja, ist halt ein jüdisches Restaurant. Ja, das haben die in Düsseldorf ja auch. Die schreiben Koscher dran und dann puff. Zack, teuer. Ja, mein Essen, Vorspeise war echt gut. War es nicht noch teurer? 9 Euro hat es gekostet. Ich habe die Vorspeise bei 9,50 Euro. Ja, aber dein Hauptgericht? 19 Euro und habe die Hälfte zurückgehen lassen. Ich habe 19 Euro für bezahlt und habe die Hälfte zurückgehen lassen. Für die Pampe 19 Euro, finde ich, hab ich. Das war echt krass. Das war nichts Besonderes. Nee, war es auch nicht. Also ich hatte auch nur ein Bissen und ja, nee. Kenne ich von deiner Mutter. Nicht aus den besten Zeiten. Also, ne? meine Mutter muss man unterteilen für 2 verschiedene Perioden. Dass die geil kochen konnte und dass die gar nicht kochen konnte. Oder kann. Das war als die gar nicht kochen kann, Periode. Es war einfach nur Tomatensauce mit fettigem Fleisch. Mehr nicht. Wir haben uns ja beim Kölner Bloggertreffen mit Lulu unterhalten, die Italienerin, halbe Italienerin ist. Ich weiß nicht, ob die halbe Italienerin ist. Ja, der Papa ist ja Italiener. Und Mama nicht? Mama weiß ich nicht, also zumindest halb. Und ja, da haben wir wirklich das erste Mal gegenübergestellt, dass man eigentlich quasi die ukrainische Küche mit der italienischen nicht wirklich vergleichen kann. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Obwohl du, also ich meine, ist auch die russische Küche eigentlich, oder? Nee, das ist alles... Pelmeni und keine Ahnung was, nee, ist ja schon mal ganz nett, aber nicht vergleichbar, oder was? Nee, überhaupt nicht vergleichbar, das ist ja nicht so eine feine... Also all das, was du als Kind total gerne gegessen hast, würdest du trotzdem nicht vergleichen wollen? Nee, überhaupt nicht. Das ist alles sehr schwer und sehr... Also es ist eine ganz andere Küche. Ich meine, die italienische Küche ist einfach nur durchgehend geil, immer noch einfach nur geil. Und die Sachen, die ich als Kind gegessen habe, ich esse die heute und ich finde die nicht lecker. Die schmecken mir nicht. Pelmeni nicht? Pelmeni schmecken mir. Mir. Weil die dir ja, schmecken. Das darf auch mal sein, ne? Aber das muss ich nicht jeden Tag haben. Das muss ich nicht jeden Tag also essen. Deinen Borscht fand ich sehr lecker. Ja. Das fand ich sehr lecker. Ich meine, der war auch speziell und das ist nicht jeder Borscht schmeckt so wie deiner, den du da gemacht hast. Aber der ist auch sehr aufwendig. Ja, der war richtig aufwendig. Ich habe ihn 2 Tage gemacht, also man muss ihn 2 Tage machen, bevor man den essen kann. Rezept kommt noch übrigens, ne? Keine Sorge. Aber alles, also sehr viel. Gefühlte Fisch? Magst du nicht? Nee. Das ist für mich auch so, ne? Irgendwie Matsche. Also man kann es essen, man kann es interessant finden, aber nicht so, dass man sagt, das ist jetzt meine Lieblingsspeise, ich möchte das jetzt nachkochen. Deswegen ist auch zum Beispiel italienische Küche ja auch irgendwie was weltbekannt. Das natürlich so, finde ich interessant, kann ich aber gar nicht nachkochen. Bin ich davon will ich auch nicht, also ja. Das ist auch okay. Nee, es ist aber italienische Küche, deswegen ist sie auch weltweit irgendwie berühmt, berüchtigt, während die russisch-ukrainische Küche weniger. Dezenter, man kocht das nicht unbedingt nach. Nee. Wobei Borscht... So wie du ihn gemacht hast, den kann man ruhig nachmachen. Wenn man sich 2 Tage lang mal Zeit nimmt. Ja, genau. Und da einverstanden ist... Job und dann... Einverstanden, das heißt... Stampft man mit den Füßen, dann kraut die Seele raus. Ist die Wohnung tagelang nach Kraut. Das ist auch... Ja. Stinkt. Wenn deine Mutter und Fisch macht, boah, was stinkt dann? Das war echt und fies. Dann kriegst du auch noch so eine Pampe da raus. Boah, ja, das schmeckt nicht mal, genau. Das Opfer hat sich nicht mal gelohnt. Ja, 2 Tage lang stinkt die Wohnung wie sonst was und dann kriegst du so, das war's, okay... Nein, dann. Deine Mutter hört keine Podcast, oder? Nein. Nein. Ansonsten schöne Grüße. Ja. Wir lieben dich total. Ja, und jetzt brauchen wir richtig Alkohol, glaube ich. Ja. Gegenüber von uns, die haben das nicht richtig verstanden. Das sind ja Nachbarn, die gerade witzigerweise auf einem Dienstag oben eine Party feiern. Mittwoch. Oben auf meinem Haus eine Party feiern. Wir machen einfach mal ein Foto und dann wird das stilgebend. Aber ohne Blitz oder mit Blitz. Das ist ohne Blitz. Mich erschrecken. Es ist ohne Blitz, aber ich sehe auch nichts. Was ist denn hier? Du hast die Hand vor? Nein. Willst du es festhalten? Ja, aber halt du mal das Podcastgerät. Haben wir noch was über die jüdische Küche zu sagen? Die ist... Nein, ja. Also... Es gab noch andere Läden da im jüdischen Ghetto. Vielleicht hätte man die auch ausprobieren können, sollen, wollen. Ja, also preislich war das eigentlich vergleichbar mit allem anderen, was es auch in Rom in der Innenstadt gibt. Also im jüdischen Ghetto meinst du, um das genau zu sagen? Ja, nehmen, genau. Ne? Das ist ja alles war. Ist ja preislich so. Entschuldigung, ein bisschen näher dran mich. Irgendwie so kriegen wir bestimmt noch Fotos zusammen. Ja, es ist alles an einer Straße gelegen, halt im jüdischen Ghetto, die unterschiedlichen Restaurants. Und also wir sind gefühlt von der hinteren Seite. Also es ist eigentlich, wenn man diesen die Cat City, wir werden nachreichen, was Cat City eigentlich ist, man muss es schon höher halten. Also wenn man Cat City erreicht hat und sowas, ist es eigentlich nur... geradeaus, einfach ein Stückchen ganz. Nicht die Straße, man muss sich links. Nicht wo die Straßenbahn fährt, sondern. Zumindest muss man sich links davon halten. Da wo die Pöller sind. Und dann sind. Da hochgehen. Da sind ein bisschen Pöller, oder muss man einfach nur. Und wenn es scheppig aussieht, ist man schon mal ziemlich richtig und kommt da direkt rein. Und man, es ist jeweils irgendwie quasi dadurch gekennzeichnet, dass es irgendwie so weiße Metall. Durchgangsstreben hat, wo man sich durchschlängeln muss. Ist genau, es einigermaßen, man kommt da jetzt nicht mit Mofa rein, nee, glaube ich. Nee. Und wir kamen allerdings sozusagen von der anderen Seite rein. Nicht unbedingt von unten, sondern von der hinteren quasi Seite. Bei der Synagoge. Und ich hatte den Eindruck, deswegen hatte ich auch irgendwie so vorgeschlagen, in ein bestimmtes Restaurant zu gehen. Es seien nur, also ich dachte, jüdische Restaurants seien jetzt nur diese drei, die wir zunächst im Blickfeld hatten. Aber die haben da viel mehr, die haben ja Supermärkte dort, Metzger. Und wir hatten das Gefühl, also 10 Meter weiter waren geilere Restaurants. Ich weiß nicht, die geile, aber ich das weiß nicht. Das weiß man einfach nicht. Wir wissen, also viele sahen auch wie so Pommesbuden aus. Also vielleicht hätten wir auch gedacht, von wegen, wenn wir unten gewesen wären, es wäre nicht so toll gewesen und ging weiter nach oben und dann von wegen, oh, hier sieht es aber lustiger aus. Wir sind ja mehr Herren als Kellner unterwegs und keine Ahnung was. Und also jedenfalls, als wir weitergegangen sind, haben wir weitere Restaurants gesehen, die wir vorher gar nicht gesehen hatten. Und das ist das Blöde. Wir hätten uns vielleicht anders entschieden, weil ich am Anfang auch dachte, ich weiß nicht, es sind noch nicht so viele Leute in Restaurants. Und als wir runtergegangen sind, bei uns, unterbrich mich doch nicht immer. Also wir haben uns gedacht, es sind noch nicht viele Leute so unterwegs in Restaurants und deswegen haben wir uns eins, was uns ganz gut gefiel, einigermaßen. Ja. Zumindest, also das erste, beim ersten Restaurant war es, da waren auch sehr viele Kellner draußen und standen alle vor der Karte. Und das war schon so blöd, dass ich drängel mich ja nicht bei den zwischen die Kellner, um die Karte zu studieren. Bei der zweiten, bei der zweite war, glaube ich, gegenüber. Da hast du, glaube ich, gleich gesagt, ist zu teuer. Ja, da war noch teurer, ja. Bei dem anderen ging es preislich. Und das sind wir dann auch da geblieben. Also man muss in Rom ja wirklich sagen, okay, Hauptgericht zwischen 15 und 19 oder 20 Euro ist normal. Ne, so Vorspeise, erste Speise, also Hauptgericht ist aber wirklich nur Fleisch. Man hat dann bekommt einfach nur irgendwie Fleisch oder Fisch. Man hat auch keine Zutaten, sodass man irgendwie so ein abgerundetes Essen hätte. Nee, aber man isst ja auch immer als ersten Gang Pasta. Man hat immer als ersten Gang irgendwie so Pasta oder Antipasti, je nachdem, was man sich dann halt nimmt. Und dann gibt es dann. Ja, aber was halt auch heißt, für 15 Euro kriegst du kein komplettes Essen. Ja, du bekommst halt Fleisch. Ja, musst aber noch dazu was kaufen. Ja, genau. Wenn du lieber was essen willst. Genau. Sonst kriegst du irgendwie nur so blöd. Ja, ich meine, in Deutschland kann es ja schon mal sein, dass du für 15 Euro einen Teller mit Fleisch und Gemüse und Kartoffeln und keine Ahnung was kriegst. Ja. Hier? Ja, genau. Eher also, nicht. Genau, man muss es halt wissen, dass wenn du sagst, okay, ich habe ersten Gang, habe ich halt immer Pasta. Das ist wirklich mal, also was ich ja heute, gestern war das ein bisschen weniger. Heute hatte ich einen richtig großen Teller mit Gnocchi, mit verschiedenen Sachen drin. Was auch sehr lecker war, aber es war auch ausreichend. Also eine Mahlzeit wäre es für mich auch ausreichend gewesen. Hätte ich jetzt gewusst, dass es so viel sein wird. Ja. Ne? Es ist auch nicht so teuer. Es kostet dann irgendwie meistens so zwischen, weiß ich nicht, 5, also zwischen 7 und 10 Euro. Kann man sich so drauf einstellen. Also dieser erste Gang kostet immer zwischen 7 und 10 Euro, je nachdem, was das für Pasta ist, was das drin ist. Und beim Hauptgang ist das nur Fleisch oder Fisch oder halt Pizza kann man sich auch nehmen. Pizza gilt ja eigentlich auch als Hauptgang, oder? Aber der Gnocchi, waren die denn selbst gemacht? Ja, die waren selbst gemacht. Okay. Die waren selbst gemacht. Okay, das rechtfertigt dann den Preis, okay. Die haben, was haben die gekostet? 9,50 Euro oder so. Ja. Aber was bezahlst du denn jetzt für Teller Gnocchi mit irgendwas? Auch so viel. Oder das sind die ja nicht selbst gemacht. Nee. Und mit irgendeinem Erlo-Käse überbacken. Ja. Also wir kamen erst später auf den Trichter, es gibt noch weitere Restaurants und da war auch links eine Bank. Da saßen sehr viele ältere Leute drauf. Ich weiß nicht, war das? Damen. Damen. Es ist eine Fußgängerzone. Ich glaube, es ist eine der wenigen Fußgängerzonen. Und tratschten eifrig. Das sah sehr lustig aus. Ich weiß, war die jüdisch? Weiß man nicht. Bestimmt. Bestimmt. Das sah so klassisch aus, ne? Juden treffen sich und tratschen erstmal über alle und treffen sich da. Glaub, das war ein Treffpunkt. Ich glaube, das machen auch italienische Omas ja auch. Unabhängig davon, ob die katholisch oder jüdisch sind. Aber wir haben es bislang in Rom so gar nicht gesehen. Nee, weil wir hatten bis jetzt noch keine Fußgängerzone gesehen. Weil wir nur in den Touristengegenden gewesen sind. Richtig. Das mag das alles wieder in passendere Gefilde drücken. Schieben, keine Ahnung was. Den Eindruck hatte man, also es war aber einfach ein bisschen fröhlicher und belebter dort, wo wir dann auf einmal gewesen sind. Was sofort dann nur, oh scheiße, haben wir dann falsch gewählt? Wir wissen es nicht. Es war preislich, was wir gesehen haben, ziemlich okay. Ja, aber das waren, glaube ich, auch eher so Fast-Food-Buchungen, was wir dann anschließend gesehen haben. Es waren keine Restaurants. Es gab halt sehr viele Essensbuden, sowie Pommesbuden. Und die waren halt aber rappelvoll. Ja, das gefällt einem nicht mehr, aber als wir, das als wir gestern auf der Piazza Navona waren, oder da waren auch alle Restaurants, all diese Touristenrestaurants, die waren alle rappelvoll, wo wir auch gesagt haben, nee, da gehen wir sowieso nicht rein, A, zu teuer, B, sieht das Essen nicht gut aus. Ja. Deswegen kann man auch nicht unbedingt daran festmachen, was ist es. Ja, aber der Tipp, wenn man ins jüdische Viertel geht, komplett angucken und dann entscheiden, genau, wo man rein, genau, möchte. Es gibt da Unterschiede. Vielleicht wirken sie die sich aus, vielleicht auch nicht. Was ich aber auch festgestellt habe, also bei einem Bekannten, der von einem Rom-Aufenthalt berichtet hat, so wie von meinen Eltern, habe ich ein merkwürdiges Bild von Rom erstmal bekommen und sowas. Und die haben gesagt, sie hätten... Tatjana möchte Wein nachschenken. Da bin ich aber mit dabei, wenn ich mein Becherchen kriege. Also was ich sagen wollte, ein Bekannter spritzt nur ein bisschen. Das macht nichts bei weißen Hemden. Oh, habe ich dich voll gespritzt? Nein, ist okay. Ein Bekannter meinte, er hätte sich irgendwo in wahrscheinlich in so eine Touristenfalle halt reingesetzt. Ja, ich finde, gibt's ja reichlich hier. Hätte irgendwas Getränkemäßiges bestellt. Mhm. Und hätte richtig viel Kohle bezahlt. Ich weiß noch nicht mal, was das heißt, richtig viel Kohle. Die meinen ja fürs Essen, also für Getränke genauso viel bezahlt wie fürs Essen. Was wir bis jetzt nicht gemacht haben. Nee, das haben wir bislang nicht gemacht. Wobei wir auch nicht... Ich habe immer darauf geachtet, dass wir in Restaurants reingehen, wo die Getränkepreise dran stehen. Ja, und die gibt es hier mal auch. Ja. Da gibt es auch haben keine... Haben wir auch schon Karten gesehen, wo es gar nicht drin stand? Wenn wir die Karten gesehen haben? Ja. Nee, es gibt ja auch keine versteckten Kosten oder sowas. Das ist das, was du dann, was da steht, bezahlst du dann auch. Also ja, das passt auch schon, ja. Genau, das finde ich auch ganz gut. Es gibt keine, wie heißt es immer, interne Fee. Also es gibt ja meistens zum Beispiel in den USA, fand ich immer super nervig, die haben ja, die Mehrwertsteuer ist ja nicht im Preis mit inbegriffen. Das heißt, du hast das plus noch irgendwelche, das Trinkgeld, was nur drauf kommt, dann dir berechnet wird, 10%. Und hast du am Ende noch irgendwie viel mehr bezahlt fürs Essen, was du eigentlich, womit du eigentlich gerechnet hast. Das hast du hier nicht. Also du bezahlst wirklich nur das, was... Und das war doch auch irgendwie so, dass die Kellnerin dann manchmal noch Trinkgeld extra erwarten, außer das, was da sowieso schon bezahlt worden ist. Genau, das war halt auch schon ein paar Mal so. Aber hier hieß das nicht der Fall. Das, was da steht, bezahlt man auch. Also ich habe mich heute beim Café auch ein bisschen gewundert, weil wir haben uns da reingesetzt. Weil es immer heißt, ja, man darf sich in Rom nicht ins Café reinsetzen, weil da bezahlt man viel mehr. Das ist dann auf der Karte irgendwie für meinen Espresso 1 Euro. Ich habe wirklich auch nur 1 Euro bezahlt. Also halbe Liter Wasser auch 1 Euro? Ja, habe auch nur 1 Euro bezahlt. Also okay. Also immer darauf achten, möglichst, wenn man ins Restaurant geht, dass Getränkekarte auch... Ja, und vor allen Dingen abchecken, was möchte denn man denn gerade haben? Und also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, nur weil man gerade auf einem sehr bekannten Platz ist, ja, in ein Café einzukehren, was jetzt direkt an diesem Platz auch ist. Ja, ja. Ich glaube kaum, dass die Qualität an sich der Restaurants so gut ist, dass man ein entsprechendes Restaurant nicht eine Straße dahinter auch findet. Nee. Also wir sind an schönen Plätzen und dann sagen wir, wir hätten gern einen Kaffee und dann suchen wir halt irgendwie so, biegen in eine Straße rein, gucken, ob da hinten in der Ecke irgendwo auch Kaffee und keine Ahnung was steht. Und wenn es nicht gerade wirklich so aussieht wie eine Kette. Gibt es keine Ketten zum Glück. Ja, Wenn es so aussehe. Ja, manche Sachen sehen ja wirklich so wie Touristen, also wenn wirklich alles auf Englisch ist. Ja, ja. Ja, aber das dann weiß man, also das ist jetzt nicht für Italiener selber und da gehen Italiener selber dann auch nicht hin, sondern es ist für Touristen gedacht und sowas und das haben wir bislang nicht gewählt. Nee. Und beziehungsweise bei dem Café, was wir jetzt nicht so ganz so prickelnd fanden, aber die Preise waren total okay. Nee, da waren aber auch ganz viele Italiener drin. Die sind alle reihenweise mit Tüten voll mit irgendwelchen Gebäck rausgekommen. Dann haben wir das echt Gebäck. Wir hatten ja auch ein Stück Gebäck, das war ja nicht so ganz so prickelnd. Nee, das sah auch nicht so lecker aus. Ich weiß nicht. Also das war irgendwie nicht so gut. Ich war ja später auch nur ein bisschen drin. Aber es ist ja dieses Sandwich-Essen. Das haben die ja auch irgendwie ganz stark. Mittags hast du irgendwelche Sandwiches und Pizzastücke oder sowas essen. Also es war so ein Küchlein, wie es so diese amerikanischen Küchlein so ein bisschen sind. Mit so Teig und dann so einer Marmeladenzeugs da drauf und dann halt so Teigkreuzchen da einmal drüber. Ich habe das Ganze schon, also es hat mich an die Biscuits erinnert. Zu Weihnachten gibt es manchmal diese Biscuits und die haben auch immer diese Marmeladenfüllung. Okay. Und die ist süßer als das, was wir heute hatten. Wobei das Problem bei dem Küchlein, was wir heute hatten, da war so viel Marmelade drauf, dass du irgendwann nur noch das Zeug geschmeckt hast. Und das wollte man halt irgendwann nicht mehr essen. Deswegen, also so ein ganzes Küchlein da war irgendwie so, ich glaube, wir haben es auch. Ich habe noch ein bisschen mich bemüht daran, aber eigentlich ein Viertel oder sowas ist wirklich noch übergeblieben. Nö, aber es war auch okay. Wir hatten ja vorher das Eis. Ja, und Gelato. Also gerade in Rom ist es, glaube ich, relativ bekannt, dass Leute irgendwann sagen wollen, gebe ich zurück. Ja. Weil die irgendwie Qualität gewohnt sind und dann sagen, das ist nicht mein Ding, das mag ich nicht, weg damit. Das dürfte, glaube ich, hier vor Ort ziemlich en vogue sein. Wobei ich in Deutschland manchmal denke, also ich fände es schon gut, wenn man wirklich den Eindruck hat, der Gast findet das Essen richtig scheiße, dass man sich als Restaurantleitung oder Küchenchef sich meldet und sagt, von wegen, was war denn? War irgendwas richtig, es kann ja durchaus sein, dass irgendein Essen mal richtig misslingt und der, ne? Ja, aber heute und dass man zuvorkommt vom Restaurant, dann sagt man wegen, okay, möchten Sie einen Ersatz oder keine Ahnung was. Cappuccino, oder was. Kaffee oder irgendwas dafür haben. Nee, aber heute beim Essen, also ich habe ja die Hälfte meines Hauptgangs jetzt auch gehen lassen und er hat mich dann gefragt, bist du, ob ich satt bin. Und ich war so höflich, habe gesagt, ja, ich bin satt. Wobei ich einfach nur, okay, ich war auch satt, aber ich habe es einfach nur scheiße gefunden. Ich fand es nicht lecker, ich fand es aber nicht gut. Ja, also wenn man bei einem 20-Euro-Gericht die Hälfte zurückgibt. Puh. Genau. Und es war halt nicht Schickimicki-Restaurant. Also, und du warst ja nicht so eine dünne Topmodel, keine Ahnung was. Aber ich bin kurz davor. Natürlich. Die halt nur zwei Bissen und dann, oh scheiße, ich muss brechen. Oh Mann, schon wieder. Oh, haben wir Salz? Jetzt habe ich nämlich wenig gekleckert. Nee, wir haben kein Salz. Draußen? Ich weiß nicht, Salz. Wir machen mal eine Pause. Ey, ragazzo, faresti meglio a stare attento. Ja, wir sind wieder da. Ich habe tatsächlich es geschafft, mich mit einem weißen Hemd jetzt in die Dunkelheit zu setzen, um einen Podcast aufzunehmen und Rotwein zu trinken und dabei überraschenderweise, nachdem Tatjana schon einmal versucht hat, hier meinen Hemd zu ruinieren, selber geplört, sodass ein Rotweinfleck entstanden ist. Wobei der gar nicht so großartig aussah. Der sah noch gar nicht so rot aus. Ich weiß gar nicht, wie gut der Wein ist, den wir da haben. Ich habe Hoffnung für mein Hemd, aber wir haben kein Salz hier. Wir haben kein Salz. Dafür haben wir Croissants. Jetzt lege ich halt Croissants drauf. Mal gucken. Fett gegen Rotwein. Das war das Salzigste, was ich auftreiben konnte. Du hast mir denn nie jetzt gegeben? Ich wollte einfach mal testen, wie die schmecken. Wolltest du keins? Doch. Siehst du, kleiner Abendsnack. Jetzt hat Tatjana was umgeschüttet. Super. Du musst gleich in eine Pfütze treten oder was? Wir sind ja in Italien und nicht in Frankreich. Hier gibt es Croissant in Tüten. Hier gibt es in Italien, in Frankreich auch. Ich hoffe auf einen Schoko-Croissant. Ja. Ist aber keins. Ja, ist aber lecker. Süß. Lecker süß, oder? Haben wir doch schon erzählt, unsere Nachbarn machen irgendwie eine Dachparty. Die sind voll leidisch. An einem Mittwoch. Es scheint ja auch irgendwie keine Nachtruhe zu geben, sodass man stören könnte. Weil ich meine, eigentlich haben die ja... Wohl. Unten drunter sind ja irgendwelche Nachbarn, direkt unten drunter, obwohl, wenn die auf dem Dach stehen, dürften die das gar nicht hören. Doch. Glaubst du, man hört das? Das hörst du voll. Das höre ich ja schon, wenn unsere Nachbarn oben in der vierten Etage auf dem Balkon stehen und ich drunter schlafe. Dann ist es, aber wohnen da überhaupt Leute da drunter? Ja, klar. Wir haben keine Leute gesehen. Doch. Echt? Ja. Dann ist das halt Italien, ne? Da darfst du einfach mal richtig Party machen. Obwohl sie halt keine Musik spielen. Aber die Party beginnt, ist auch erst um 8, 10 Uhr angefangen, glaube ich. Stimmt das denn? Mhm. Ich glaube, wir haben 20 vor 10, 20 vor 11. Haben wir nicht 11? Nee, noch nicht. Doch, wir haben 11. Ja? Ja. Oh. Ach, gleich. Wolltest du sauber machen oder was? Ist doch egal. Wir sind ja keine Schweine. Hm. Doch. Du wolltest heute deinen Müll auch einfach stehen lassen. Da war ich ein bisschen schockiert drüber. Wir haben inzwischen eine Pause gemacht. Dann wolltest du deine Flasche einfach stehen lassen. Ja. Und du meintest, komm, schmeiß doch da hin. Und dann schmeiße ich natürlich da auch irgendwie die Plastikflasche zu irgendeinem anderen Müll, der irgendwo liegt. Was ja. Nein, das war mit den, diesen komischen Pappbechern für Eis. Ja. Der Plastikflasche war das ja später. Die wollte ich einfach nur stehen lassen, ja, weil auf der Treppe eh schon so unheimlich viel stand. Das Bescheuerte war, ein paar Meter weiter war auch ein Mülleimer. Ja. Ich war aber zu faul, da hinzugehen und dachte mir, okay, gehst du mal in die andere Richtung, der wird schon irgendwann mal ein Mülleimer kommen. Scheißdreck! Ja. Ich glaube, wir haben uns 2 Stunden lang mit diesem Müll rumgeplagt, bis wir endlich den Mülleimer gefunden haben. Oder uns irgendwie einen über den Weg kriegen. Ja, kam. Einfach so steht da kein Mülleimer. Nee, überhaupt Straße. Nicht. Warum auch? Die Leute stellen ihre Sachen sowieso an die Straße einfach so. Ist ja Kunst. Ja. Römer. Römer. Jewish Roman. Tatjana flutet gerade den Boden. Und sie haben halt auch Fackeln angebracht. Eigentlich warten wir nur. Also Entschuldigung, wenn wir Stuss labern in unserem eigenen Podcast, aber wir warten eigentlich nur, dass sie endlich mal die Fackeln anmachen. Und die Leute sind doch jetzt da. Vielleicht nicht alle, vielleicht nicht ihren Gast. Ich komme mit jemand Prominentes. Die von gestern, die Schwan. Genau. Die Schwan kommt gleich. Auch so eine Studentenparty oder sowas. Ja, genau. Ja. Zu Bekehrungszwecken. Schaban. Schaban, die eine, ja, gedacht. Die mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Schaban. Ja. So ist es nochmal. Ich habe an die lange nicht mehr gedacht. Die Sterne sind alle weg. Oh mein Gott. Ja, Dr. Who. Lässt grüßen. Help us. Help us. Ja. Alle Sterne sind weg. Die haben vorher so komisch geblinkt. Die sind ja alle weg. Das waren, glaube ich, Flugzeuge. Nein, die haben wirklich geblinkt. Die Sterne haben geblinkt. Ja. Ja, ja. SOS-Signal. SOS. Da, da, da. Da, da, da. Mir fallen überhaupt keine Schlagertexte mehr ein. SOS gibt es doch von ABBA ein Lied. Ja, das ist aber ein anderes. Ich kann nicht singen, ja, ich weiß. Ja, vor allen Dingen ist das Wulewu und nicht SOS. Nein, das ist überhaupt nicht Wulewu. Wulewu. Haha. Ganz anders. Nein! Überhaupt nicht richtig. Falsch. Einfach nur falsch. Mir wurde mal versichert, ich könnte nicht singen. Was ich hier mit Oh, when you hear me, darling, can't you hear... Ist doch SOS! Siehst du? Ja, ja. Jetzt, du sagst. Siehst du? Siehst du? Ja. Ich habe ja immer nur irgendwie den Remix von Erasure gehört. Da war das alles in einem. Sehr schön. Ja. So. Gott sei Dank. Oh, wir sehen einen Italiener mit Schal. Oder hat er tatsächlich hinten ein Polunder. Polunder hinten drauf und ist vorne zurück. Ist ein Pullover, ist ein Pullover. Ach so, ist gar nicht vorne zurück. Das, hä? Wie hat er irgendwie so von vorne irgendwie so ein... Der hat einen Pullover um die Schultern gelegt und die Ärmel ja, sag ich vorne, doch. Vorne geknotet. Das ist fies, oder? Das gibt es seit den 90ern. In Deutschland ist es verboten. Nee, ich habe schon ein paar Mal Jurastudenten damit gesehen. Ach, sind das Jurastudenten? Das wäre ein Hinweis. Und Spanier tragen das auch öfters. Das ist aber fies. Und da oben ist auch jemand mit Jacke. Jacke und Jeans. Die Mädels sind ja wirklich in Kleidchen da. Nee, das sind an den Jeans. Ein Mädel ist in ja, Jeans. Ja, das ist gestern, aber die Gastgeberin hatten alle Kleidchen an. Stimmt, die hatten beide Kleidchen an. Ja, finde ich ja auch nett heutzutage. Italienerinnen ne? sehen ja auch immer... Also da kann jede Fashion-Bloggerin sich eine Scheibe von abfotografieren von mir aus. Aber die sehen ja auch immer so perfekt aus. Man hat immer den Eindruck, die sehen immer so aus. Ob egal, ob die schlafen gehen, gerade aufstehen, duschen gehen... Die sehen immer so aus. Wir waren ja schon schockiert von der Polizistin. Ja, ja, ich wollte schon gestern berichtet haben. Von der hochhackigen Polizistin, die mit ihrem Einkaufstäschchen da aus ihrem Polizeiauto stieg, um irgendwelche Sachen. Obwohl, das Ding ist ja auch, Polizisten in Rom, die haben einfach nichts zu tun. Wieso? Selbst wir sind ja heute bei Rot über den Zebrastreifen. gegenüber schon ein Polizist. Der Polizist stand auch an der Ampel, aber der unterhielt sich halt gerade. Da hat er zu tun gehabt. Also scheißegal. Von ja, mit dem Verkehrsbus muss man sowieso solche Sachen. Aber man muss selbstbewusst Wenn sein. Wenn frei man ist, muss, dann gehst man, du einfach. Man muss einfach selbstbewusst dem Verkehr entgegentrotzen. Das scheißegal. Ist ja in Köln ist ja so, rot ist so ein Vorschlag. Ja. Ne? In Rom ist es nicht mal mehr ein Vorschlag. Nö, nee, es ist... Das ist so... Partybeleuchtung auf der Straße. Ja, ich glaube, wir wirklich die Einzigen, die stehen und warten, bis das grün wird, sind Touristen. Ja, wahrscheinlich irgendwie, wo es dann wirklich abgeht, wenn also, du willig nicht passend wartest. Ich bin ja Düsseldorferin, die auch nachts wartet, bis es grün wird, auch wenn kein einziges Auto da ist. Aber hier, ne. Wobei Düsseldorf ja gerade rot geworden ist. Na. Darauf trinken wir einen. Rotwein. Hihi. Einen Roten auf die Roten. In Duisburg konnte man tatsächlich einen Braunen bestellen. Ja, das habe ich in eurem Podcast ja auch gehört. Du hast unseren Podcast schon gehört? Hast ja, du nicht? Angefangen zu hören. Angefangen. Ich habe nicht komplett gehört. Du bist aus dem Zimmer gegangen, während er noch lief. Hast du alles gemerkt, ne? Ja, ha, ha, ha. Bin ich gar nicht aus dem Zimmer. Oh, da wird geschmust. Das ist die italienische Art. Partystalker sind wir heute Abend. Guck mal, die sind mit zwei Leuten geschmust. Und was fliegt da oben? Was ist das denn da? Also, Flugzeug. Ja. Flugzeug. Flugzeug. Ja, ja, und vier Lichtern ist schon nichts. Boah, Mädel hier. Zwei Kerle gleichzeitig am Umarmen. Umarmen. Und Küsschen. Küsschen zählt dich bei Italienern. Das ist was? Die kriegt von beiden Küsschen. Der Polundermensch. Guck mal, der Polundermensch. Der Pullover. Wo ist der? Der Ort gewechselt. Der Polundermensch. Vor uns. Und gibt's mehrere Pullover. Die nehmen die beiden Arme und knutschen die ab. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So schön. Ja, das sollten wir rüberrufen. Ausgelassene römische Party. Ja. Die Römer sind ja für ihre Partys bekannt. Ich habe mir schon gedacht, wo ich die Mädels mit oh, da wird schon wieder geknutscht. Aber das sind, glaube ich, zwei Frauen. Wo ich die Mädels gesehen habe, vielleicht wird es auch so ein Pornoabend. Wieso? Die sehen so spießig aus. Ja, nachts, wenn die so spät anfangen. Die sind so spießig auch ein Pullover, Hemd mit Pullover drüber und so. Sieht doch so. Ja, da waren die Leute noch nicht da. Da dachte ich so, vielleicht kommen jetzt irgendwie so die Freier. Nein, ich dachte, das wäre was Romantisches, weil die haben es so schön zum Kerl gerichtet. Deswegen dachte ich an Freier. Deswegen hast du gesagt, das wäre eine Party für mich. Du Arsch. Nein, ich habe nur gesagt, die machen gleich Licht an für dich und sowas. Aber da vorne ist schon wieder einer im Pullover. Die Jungs geben sich nicht so Mühe, oder? Nee. Pullover ist irgendwie so. Das ist auch so ein roter Pullover. Kannst du aufhören, mit dem Finger auf die zu zeigen? Wieso sehen die doch gar nicht? Weißt du doch gar nicht, wer schon sich beobachtet von uns? Nee, hier ist dunkel. Und ich habe mein weißes Shirt ausgezogen? Voulez-vous? Und die werden da von Licht angestrahlt. Ja, ist ja gut. Also ich glaube, die haben gar keine Chance, so richtig zu sehen, wer gegenüber Fenster auf hat und hier laut gröhlend die Leute da anmacht. Ja. Jetzt gehen auch Leute weg. Ah, okay. So viel zur aktuellen Partyreportage. Da knutschen sich jetzt die Jungs ab. Das ist aber auch... Ist auch normal bei den Italienern. Hallo. Ja. Pullover und Jackett, das ist natürlich auch Wahnsinn. Ist auch kalt. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, die sind ja im 6. Stock. Die sind noch ein höher als wir. Also es ist noch kälter da oben. Natürlich. Was ich besonders gefährlich finde, die haben da überall irgendwelche Strippen quer über den Balkon oder über das Dach gezogen, dass die da sich nicht verfangen. Der Pullovern. Nachher fängt so ein Ding Feuer. Ja. Ja? Ja. Italienische Mode fängt ja vielleicht Feuer. Ist das so? Ja, habe ich mal gehört. Sag mal. Sagt man sich bei uns in Cielo so. Cielo. Ja. Ja, man kommt dein Humor wieder. Aber ist schon gut bei Porta, wenn einer lacht. Das finde ich immer gut. Wenn einer dabei ist, einfach nur lacht. Du brauchst einfach einen Zeitgag. Okay. Ich glaube, wir müssen das Gerät jetzt ausmachen. Ja, warum? Die Flasche ist noch gar nicht leer. Jetzt wird mir ja noch frecherweise das Podcast-Gerät für die Nase gehalten. Ich schreibe dir einfach ein paar Pointen, glaube ich. Danke. Zu gnädig. Du bist so gut zu mir. Ne? Dann läuft das auch besser hier. Aua. Was war das denn? Das war ja nicht alles auf Podcast. Ja, das ist gut. Da ist aber nichts mehr los. Direkt in Sichtweise, in Sichtweite sind ein Restaurant, eine Eisdiele, die ist egal, die ist schon zu, aber auch die 24-Stunden-Kneipe, die ist verführerisch. Nur weil sie so lange auf hat. Ansonsten ist es, es ist nur eine einzige Tür. Ansonsten ja, will ich glaube, es ist nicht so spannend. Nicht so spannend. Total hell beleuchtet auch noch. Ich war geneigt, das Restaurant in Betracht zu ziehen, aber um Viertel nach neun ist da unten überhaupt nichts mehr los. Wärme ist das schon schwach. Viertel nach elf. Ja, Viertel nach elf. Unter der Woche am Mittwoch. Seit 9-11 vertausche ich das immer wieder. Ich sage auch 11, nein. Da ist jetzt nur noch ein Tisch, ein Vierertisch. Und unser Tisch ist die ganzen Abend frei geblieben. Unser Tisch? Ja. Wir haben den vorhin freigehalten. Natürlich. Der war die ganze Zeit, der rechte da, war den ganzen Abend frei. Was hätte dieses Restaurant, das Gallo-Matto? Gallo-Matto. Und warum steht Pizzeria spiegelverkehrt bei denen? Wo steht jetzt Pizzeria? Da, Pizzeria war spiegelverkehrt. Wie siehst du rechts. Das? Tatsächlich. Verrückt. Als ob irgendwelche Autos rückwärts parken würden und dann durch den... Verrückt, warum macht man denn sowas? Ich weiß es nicht, da parken keine Autos rückwärts. Ristorante ist aber richtig geschrieben. Ristorante haben die Italiener richtig auf die Italienische hingeschrieben, ja. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich meine richtig rum. Ja, das auch. Tja. Vielleicht hätten wir heute Abend da essen gehen sollen. Wir hätten die Geschichte dieses Restaurants wesentlich verändern können. Das ist so ähnlich wie Dr. Who. Ja. Haben wir den Namen schon gesagt? Ja. Schade. Von wem? Vom Restaurant. Ja. Ja, schade. Gallo-Matto. Gallo-Matto. Wir müssen aber nochmal Werbung machen für unser Hostel. Nicht Hostel, sondern Bed and Breakfast. Genau. Hier. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Es heißt? Ich weiß auch nicht, aber es ist... Keiner weiß es, aber es ist gegenüber vom Gallo-Matto. Via Car in der Via Elisa heißt es doch. Elisa, oder? Genau. Elisa in Via Carvo 124. 34. 24. 34. 24. Bei sowas streite ich ja nicht. Was, 132? Nein, 124. Okay. Direkt neben einer Cash Machine. Cash Machine. Cash Machine. Ja. Und gegenüber von der 24-Stunden-Kneipe. Also es ist nicht zu verfehlen. Gallo-Matto, 24-Stunden-Kneipe, Eisdiele. Cash Machine. Und die Nachbarn, die Jungen. Die Eisdiele Gelateria. Ist was also, ganz, das ist ein ganz einzigartiger Name. Es gibt bestimmt keinen anderen Laden, der so irgendwie heißt. Wir haben heute eine Burgeria gesehen. Eine Burgeria und eine Gelateria. Wir haben heute wirklich eine Burgeria gesehen. Ja, ist ja schön. Und? Wir sind nicht reingegangen. Nein, wir sind nicht reingegangen. Nein. Burger essen in Rom. Ja, das ist ein bisschen bescheuert. Fahren wir nach Rom. Ich esse hier nur Fast Food. Was anderes kommt mir nicht zwischen die Gabel. Oh, in Rom darf man ja auch nicht die Spaghetti auf die Gabel drehen. Hast du zumindest behauptet. Hast du wieder Kabel 1 geguckt oder so? Nein, ich habe es in meinem schlauen Buch gelesen. Ach, in deinem Touristenführer? Da steht das drin? Ja. Das wobei, die haben ja auch keinen Eiskugelroller. Die haben ja nur Spachteln. Spachteln nur. Hat ja bestimmt auch irgendwo einen Eiskugelroller. Vielleicht ist das eine deutsche Erfindung. Was? Vielleicht ist das eine deutsche Erfindung. Kugelroller. Mhm. Diese penible deutsche, es muss alles rund sein. Portioniert und rund sein. Heute, ist es was Wirtschaftliches, weswegen die runde Kugeln, weil es vom Volumen viel mehr aussieht, aber unten. Um zu googeln zu kommen, haust du noch richtig. Man kann es auch besser portionieren, als wenn du mit dem Spachtel einfach guckst, wie viel du drauf spachtelst. Ja, ich meine, wenn du es in der Kugel kriegst, du denkst ja, wenn es ja, als Kugel in der Waffel kriegst, du denkst ja nicht, dass unten geht es ja auch noch rund zu, wenn es perfekt gemacht worden ist und sowas. Und dann kriegst du ja unten weniger als das, was man gefühlt bekommt. Ja, wir hatten heute gar keine Waffel. Das stimmt, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, wir hatten heute auch gar keine Waffel. Nee, wir haben Eisbecher. Ja. Ich habe aber hinterher gesehen, dass sie auch Waffeln haben. Ja. Aber das waren auch relativ große Waffeln. Aber hätte man vielleicht auch noch zusätzlichen Waffelpreis gehabt. Vielleicht hätte man noch mehr Eis bestellen müssen, damit man eine Waffe kriegt. Ja, aber es hat sich auch schön vermischt. Also ich hatte irgendwie so drei Kugeln. Ich hatte irgendwie so... Tatjana ist richtig schon hier neben sich. Ich hatte irgendwas Alkoholisches ganz unten. Dann hatte ich... Malaga. Ich wollte Malaga haben, Malaga hatten sie gar nicht. Diese Idioten. ich weiß nicht, Limone? Nein. Das ist Sabayone. Sabayone hatte ich, genau. Du weißt es noch, Sabayone hatte ich. Und dann daneben halt Waldbär. Guckt er mich auch blöd an. Ja, ich hätte gern Waldbär. Das Waldbär da. Und man hatte also das Fruchtige erst, das ging in das Süße und dann kam der Alkohol. Und das fand ich wirklich eine lustige Mischung. Und vor allen Dingen sehr geringer Sahneanteil eigentlich. Das ist ja auch sehr... Es war auch nicht so Bröckchen. Ich finde, Eis ist oft... Ich hatte auch gebrannte Mandeln unten noch. Das war eine sehr interessante Eissorte. Ich habe Flecken gemacht auf meinen Jeans. Ja, oder das hat eine ausgebeulte Jeans. Ja. Ich krieg von meiner Mutter jedes Mal, wenn ich zu Hause mit ausgebeulten Jeans ankomme, richtig einen Einlauf. Warum? Kannst du mir eine ordentliche Hose kaufen? Die war voll teuer. Ja, ich krieg immer einen Einlauf, wenn ich ausgebeulte Jeans habe. Deine bollen ja schon so. Mutter, das soll so. Das soll so. Kauf dir mal vernünftige. Da gibt es nur diese 2 cm dicken, das sind die richtigen. Von meiner Mutter, die auch. Obwohl, die trägt auch Jeans. Deine Mutter? Ja, aber ich wollte dann zurückkommen. Wir hatten mal einen Dozenten, der meinte, das wird total schade heute, dass die Mädels heute eigentlich vorrangig immer in Jeans rumrennen. Weil es bequem ist, okay, was, aber generell, also aus ästhetischen Gründen, finde ich es unterschreibbar. Was würdest du denn schön Männer finden? Würden ja natürlich, für Männer ist das praktisch natürlich nicht im Vordergrund. Was würdest du denn schöner finden? Er fand es total scheiße, dass die alle so aussehen wie kleine Jungs. Was würdest du denn schöner finden? Ich bin da unentschieden, ich bin selber auf den Gedanken nicht gekommen. Aber wenn man den Gedanken erstmal erkennt oder zur Kenntnis nimmt, nachvollzieht, dann denkt man natürlich, da ist irgendwas dran. Was findest du denn schöner jetzt? Stoffhosen oder Röcke, Kleider? Also wenn man durch Rom marschiert und Frauen auch gehobenen Alters. Ja. Vor allem die. Nicht vor allem, aber auch. Heute rennen da in Röcken rum. Also, ja gut, bei den. Es ist ein ästhetischer Unterschied. Ästhetisch ist es ein Unterschied, ob die. Die sehen aber auch alle aus wie Sophia Loren. Tut mir leid. Ja, wenn eine gut aussehende ältere Dame oder sowas daher rennt und die hätte eine Jeans an, würde man oftmals, glaube ich, auf die Idee. Würde man oftmals auf die Idee kommen, zu sagen, das passt nicht. Nee. Es ist nicht so schick und es ist irgendwie so. Ja, aber die sehen wirklich alle aus wie Sophia Loren. Nein, tun sie auch nicht. Nein. Doch, tun die. Nein. Die sehen aus wie Sophia Loren von 20 bis 45. Nein. Doch. Nein. Doch. Außerdem sieht Sophia Loren mittlerweile ziemlich alt aus. Ja, die ist auch mittlerweile fast 80 oder so. Ja. Und sieht aus wie 72. Mindestens. Ja, mindestens. Der letzte Tisch ist frei geworden. Wir könnten jetzt nochmal an den ganz großen, aber sie räumen, glaube ich, alles weg. Die haben sogar, die haben unseren Tisch weggeräumt. Was? Das sind zwei Stühle. Was steht denn da? Nein, das ist kein Stuhl, das ist ein Hocker. Doch, das sind zwei Stühle. Nein, das ist ein Hocker. Nein, das sind zwei Stühle. Das ist kein Stuhl. Das sind zwei Stühle. Oh, das ist ein Stuhl. Räumen die einfach unseren Tisch weg? Ah, die räumen wahrscheinlich schon aus. Und die Müllabfuhr kommt auch schon. Mit Warnlicht. Und hier uns. Oh. Ja, huste doch mal. Wir haben festgestellt, dass die Römer, weiß ich, ist das Polizei oder ist das die... Nein, das ist Krankenwagen. Krankenwagen? Ja. Die haben ein sehr witziges Signalgeräusch. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Und sie haben ein... Sie haben ein oh, scheiße, ich weiß gar nicht, wie das in der Musik heißt. Irgendwas mit Satz. Ein Aufsatz, ein Ansatz... Also der erste Eröffnungston, der eigentlich noch nicht so richtig zur Taktberechnung dazugehört. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also der römische Krankenwagen, oder italienische wahrscheinlich auch, hat einen Eingangsheuler. Also habe ich heute gehört. Und dann geht es... Und ich habe mir mal vorgestellt, wenn die in einem kleinen Auto sitzen, das haben ja alle Autos und sowas, rüttelt das ganze Auto durch und sowas. Du versuchst geradeaus die Straße runterzufahren und sowas, wirst aber dauernd so nach links und rechts also geschüttelt. Das macht ja total kirre. Aber ich meine, so ist es natürlich nicht, aber auch wenn du das Auto fährst, das macht dich, glaube ich, willig. Du kommst irgendwo an und scheiße, ich muss noch außerhalb. Sie reden an, boah, ich bin dann fertig mit den Nerven, wenn ich bis erst. Dann habe ich doch lieber mein Tatü, Tatü, Tatü, Tatü. Da kann ich mich doch anstellen, aber das ist, glaube ich, das will ich drauf zu haben. Das geht einen richtig auf die Nerven. Ja. Ich glaube, da sterben auch viele Leute dran, weil einfach der. Weil der Arzt einfach mit den Nerven fertig ist und einfach so, boah, ich gebe da jetzt Strom drauf, mir ist scheißegal. Pff, weg. Aber ich glaube, halt also wir hören es echt relativ selten. Im Vergleich zu den 12 Jahren zuvor war das viel häufiger. Ich habe das heute schon häufig gehört. Aber ich war vor 12 Jahren nicht hier, ich weiß es ja. Nicht. Ich höre relativ wenig Polizei, oder die haben gar kein Geräusch. Die tauchen das gar nicht auf. Aber ich weiß auch gar nicht, was Polizei ist. Ich sehe die auch nur am Straßenrand stehen. Ich weiß auch nicht, was Polizei ist. Ich sehe dauernd irgendwelche Leute albernen Verkleidungen, wo ich nicht weiß, gehören die jetzt zu unter der Garde? Sind die jetzt irgendwie Schutzleute? Ach, du meinst den braun angezogenen? Wir haben heute einen braunen Anzug und einen braunen gesehen. Hut gesehen. Und der hat einen Kinderwagen. Der sah auch ein bisschen aus wie der, die heißt ja nicht, dieses Sacha Baron Cohen Film, hieß immer dieser... Er hatte einen merkwürdig großen Hut auf. Der sah aus wie dieser aus diesem, wie heißt denn dieser Film? Diktator? Der Diktator? Ja, einer heißt von denen so. Ja, genau. Das sah wirklich original aus wie einer von diesen Filmen. Das wäre auch eine Verarschung. Und der hat einen Buggy vor sich hergeschoben und hat sich total abgeschwitzt. Und es war auch mindestens kurz 30 Grad. Seine Frau rannte fröhlich daneben. Vielleicht ist die Emanzipation auch schon wesentlich weiter, als wir das gedacht haben in Italien. Und er ist mal stehen geblieben, hat seine Mütze vom Kopf und hat seinen ganzen Kopf abgewischt. Er hat auch eine schöne Pläte, wo ich nur dachte, Zieh doch nicht die scheiß Mütze nochmal auf. Es ist viel zu warm für dich. Zieh doch nicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es eine Bestimmung, dass er seine scheiß Mütze immer auftragen muss. Oder auf. In der Nähe vom Vatikan bestimmt. Ja. Vielleicht war es von irgendeiner Restarmee des Vatikans ein Beauftragter, der noch seinen kleinen Sohn. Vollpläde und kleiner Sohn ist auch merkwürdig. Wieso? Ja, technisch kann er das noch, aber praktisch. Es gibt auch Menschen, die kriegen schon mit Anfang 20 in den Pläscher. Ja, aber der war wirklich schon älter. Ich glaube, ich gehe jetzt laufen. Sollen wir den Podcast beenden oder was soll das heißen? Ja. Dann grüßen wir weiterhin aus Rom. Roma. Unsere Nachbarn haben es immer noch nicht geschafft, die Lichter für Tati anzumachen. Ja. Ich hätte da gedacht, wir machen einen Podcast so lange, bis die Lichter angehen. Können aber Tati geht jetzt schlafen. Und in so in dem Sinne wünschen wir eine buona notte. Buona notte. Bis zum nächsten Mal. In wo anders? In Düsseldorf wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.